O, die ihr glaubt, folgt nicht den Fußstapfen des Satans, denn wer den Fußstapfen des Satans folgt, der gebietet das Schändliche und Verwerfliche. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit würde niemand von euch jemals lauter sein. Allah aber läutert, wen er will. Und Allah ist allhörend und allwissend.